Einheit 11. A. Übung 2c. Hier ist die Mailbox von Richard Lauer. Bitte sprechen Sie nach dem Ton. Guten Tag, Herr Lauer. Hier spricht Herr Müller vom Möbelhaus Walter. Es tut mir leid, aber wir müssen den Liefertermin für Ihr Regal morgen leider kurzfristig absagen. Der Hersteller hat Ihr Regal leider nicht wie versprochen geliefert. Es sollte aber übermorgen bei uns angeliefert werden. Rufen Sie mich doch bitte zurück, damit wir einen neuen Termin vereinbaren können. Meine Nummer ist 0163 44 31 267. Vielen Dank. Auf Wiederhören.